Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Heute ist der zweite Teil einer Sendung zu dem Autoren Michael Ende. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir eigentlich gehofft hatten, diese Sendung eine Sendung werden zu lassen, aber dass unser Gespräch in der Blutenburg mit der Bibliothekarin, der Leiterin eigentlich der bibliothekarischen Dienste, Frau Jutta Reusch, sehr lang war, und ich möchte Ihnen trotzdem noch einmal mehr zu Michael Ende sagen, weil er einfach gehört werden muss. Dafür nehmen wir uns Zeit. Sein wichtigstes Buch, Ende in Deutschland geboren und in Italien vielfach gelebt und weiterhin dann wieder zurück nach München gekehrt, ist ein Mann, der Kindern und Erwachsenen gleich viel zu sagen hat. Und das wissen die Kinder auf jeden Fall, die Erwachsenen vielleicht müssen ihn noch entdecken. Und es geht mir um das Buch Momo, denn da geht es um die Zeit, die wir uns jetzt nehmen müssen. Und diese Zeit wird ja gestohlen von den grauen Herren in diesem Buch. Und da wird Momo zu Hilfe gerufen, ein schwarzlockiges kleines Mädchen. Was der Kritiker Gustav René Hocke in der Welt zu Michael Endes Buch Momo schreibt, ist: Michael Ende ist das Kunststück gelungen, einen Märchenroman für Kinder und Erwachsene zu schreiben, der sich bester Science-Fiction annähert. Der aber, was Sprache, Komposition, Bilder und Begriffe angeht, die von André Gide so oft als höchstrangig bezeichnete Simplicity erreicht, die Poesie der abgründig tiefen Einfachheit. Und so liest es sich auch einfach, aber die Gedanken sind sehr tief und sehr wichtig. Es geht um eine gespenstische Gesellschaft von grauen Herren, die immer mehr Menschen veranlasst, Zeit zu sparen, die aber von diesen grauen Herren eigentlich gestohlen wird. Und die Welt wird durch dieses Zeitsparen, durch dieses Nehmen, Wegnehmen der Zeit, ärmer, hastiger und kälter im Dasein. Was den Kindern natürlich besonders durch Leb- und Lieblosigkeit auffällt. Ihr Protestverhalten ungehört und die Not wird immer größer, sodass ein geheimnisvoller Verwalter der Zeit, Meister Hora, endlich schweren Herzens eingreifen muss. Momo ist das Mädchen, das er mit diesem Kampf auch beauftragt. Und zwar will er mit Momo den Zeitagenten auf den Kampf aufsagen, sozusagen. Ende selbst hat zu seinem Werk geschrieben, dass er gar nicht denken könnte, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind und dass unser Dasein eigentlich eine Zwischenstation ist zwischen einer fantasievollen Welt da draußen irgendwo, in die wir dann wieder zurückkehren. Das ist natürlich eine fantastische Sichtweise und die wird uns auch am Ende unserer Beschäftigung mit Michael Ende, die ich Ihnen heute bringe, wieder einfallen. In Michael Ende, und diese vielen Informationen wurden liebevoll in Wikipedia zusammengetragen, an die ich mich jetzt halte, in Michael Ende hätte die deutsch-romantische Seele wieder einen Dichter, Seherhelfer, Wegweiser, Sinngeber gefunden, wenn die Kritiker ihn nicht abgetan hätten als einen Kinderbuchautor. Das wurde von den großen deutschen Nachkriegsautoren keiner. Es schrieb etwa der Spiegel im Jahr 1984, dass eben Ende ganz, ganz wichtig ist. In vielen Fällen waren seine Werke Mischungen aus Realität und Fantasie, so etwa die unendliche Geschichte, in der ein Mensch unserer Welt einen fantastischen Traumland Einzug findet. Die surrealistischen Werke seines Vaters fanden auch in mehreren Stellen Eingang in Endes Werk, insbesondere in der Geschichtensammlung Der Spiegel im Spiegel. Ebenfalls die fernöstliche Kultur, speziell das japanische Theater, welches Ende sehr bewunderte, und er war auch mit einer Japanerin verheiratet. In seinen Kinderbüchern thematisierte Ende auch gesellschaftliche Themen, sodass er keineswegs unpolitisch, sondern in der Tat hochgradig politisiert war. So lässt sich laut Julia Voss Jim Knopf als Gegengeschichte zur nationalsozialistischen Bilderwelten lesen. In Jim Knopf wird beispielsweise auch die Rassenpolitik, die damals herrschte, angespielt, wenn die Drachen sich in vollwertige Drachen oder Halbdrachen einteilen. Sowohl Momo als auch die unendliche Geschichte thematisieren die Gefahren einer modernen Welt, in der Fantasie und Mythen und Menschlichkeit im Verschwinden begriffen sind. Die unendliche Geschichte und der Satanarche olygenialkohöllische Wunschpunsch lassen sich als Kritik am Umgang des Menschen mit der Umwelt lesen. Weshalb Ende auch zu einem beliebten Autor der Atomkraftgegner und der Friedensbewegung natürlich der 70er Jahre wurde. In Tilman Urbachs Film Michael Ende, der Vater der unendlichen Geschichte, betont sein Lektor Roman Hocke, dass Ende sich als reiner Märchenonkel verkannt sah. Die Filmsprecherin sagt, Michael Endes Bücher sind trotz aller Fantasiereien zivil Sationskritiken, hinter denen die Visionen einer anderen, besseren Welt stehen. Er befasste sich auch mit Ökonomie, speziell mit dem Gedanken einer Geldreform nach Silvio Gesell. Viele seiner Gedanken zur Ökonomie verarbeitete er übrigens auch in Momo. So, nun wünsche ich Ihnen mit unserer Einführung beziehungsweise dem Leben von Michael Ende, das auf dem Waldfriedhof endete in München, einen wunderschönen Nachmittag. Bringen Sie sich mal wieder dazu, ein Buch von Ende zu öffnen, wenn Sie es im Bücherschrank haben. Und ansonsten bitte bestellen Sie sich Die unendliche Geschichte oder Momo, denn da geht es um Zeit und wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Es beginnt mit In alten, alten Zeiten, als die Menschen noch in ganz anderen Sprachen redeten, gab es in den warmen Ländern schon große und prächtige Städte. Da erhoben sich die Paläste der Könige und Kaiser, da gab es breite Straßen, enge Gassen und winklige Gässchen, da standen herrliche Tempel mit goldenen und marmoren Götterstatuen, da gab es bunte Märkte, wo Waren aus aller Herren Länder feilgeboten wurden, und welche schöne, weite, schöne Plätze, wo die Leute sich versammelten, um Neuigkeiten zu besprechen und Reden zu halten und anzuhören. Und vor allem gab es dort große Theater. Theater war die Welt von Ende und einer seiner Lieblingsorte. Er hatte sich als Theaterbuchautor eigentlich ausbilden lassen wollen. Er ist Schauspieler geworden kurzzeitig. Er hat die Fantasie gelebt auf der Bühne von Anbeginn. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, viel Freude beim Kennenlernen des Autors Michael Ende. Ihre Susanne Nielsen. Ich habe Ihnen einiges zusammengetragen von Michael Ende und habe mich natürlich weitestgehend an Wikipedia orientiert, denn da gibt es sehr, sehr viel zu erfahren über den Autoren Michael Ende, und das wollen wir Ihnen heute nicht vorenthalten, wo es doch um seinen Nachlass, seinen Teilnachlass in der Blutenburg in München geht und Sie vielleicht mehr über diesen Autor wissen wollen, bevor Sie seine persönlichen Gegenstände und seine Umgebung in den Dachmansarden in diesem kleinen eingerichteten Ende-Museum besuchen. Michael Andreas Helmut Ende wurde am 12. November 1929 in Garmisch geboren und starb 1995 in Filderstadt mit nur 65 Jahren an einer schweren Krankheit. Ist einer der erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren, bekannt für die unendliche Geschichte, für Momo, für Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, vielfach für Fernsehen, Theater und auch Film, Kino adaptiert. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Sprachen, in die seine Werke übersetzt worden sind, nämlich über 30 Millionen. Michael Ende war Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende, der 1965 starb, von 1901 bis 1965 lebte, und Luise Bartholomä, seine Frau, 1892 bis 1973. Ebenfalls malte sie, aber mehr volkstümlich. Der Vater war Surrealist. Kurz nach der Geburt Endes zog die Familie nach München, wo der Vater als Maler sich bessere Aussichten, Erfolgsaussichten versprach. Und so verbrachte Ende die ersten Lebensjahre in den Stadtteilen Pasing und Schwabing in München, geriet aber mit der Familie in die Krise der 30er Jahre, wo natürlich Vater Ende mit seiner Kunst im Surrealismus nicht mehr akzeptiert wurde und viele Freunde der Familie auch auswandern, ausgesiedelt wurden und natürlich auch leider deportiert wurden. Das Kind im Haus Ende wusste schon früh, was ein Geheimnis ist und dass man es bewahren muss, dass man nach außen nicht trägt, was man innen im Haus gesprochen hatte. Ab 1940 besuchte Ende das Maximiliansgymnasium in München, wo er 1943 dann evakuiert wurde, und zwar zurück als Kinderlandverschickungskind in seinen Geburtsort Garmisch zurückkehrte. Als der 15-jährige Ende wenige Wochen vor Kriegsende einen Stellungsbefehl zur Heimatverteidigung erhielt, man zog alte Leute und Kinder zu dieser Zeit ein, in den letzten Kriegsmonaten, da zerriss er diesen Brief und schloss sich der Freiheitsaktion Bayern an. Erst zwei Jahre nach dem Krieg, 1948, machte Ende Abitur, und zwar an einer Waldorfschule in Stuttgart. Während seiner Zeit an dieser Schule unternahm er erste Schreibversuche und wurde von der dadaistischen und expressionistischen Dichtung beeinflusst, die er natürlich auch in seiner Vater Kunst gesehen hatte, sicherlich, der ja Surrealist war, was ja auch in die Richtung Dada gegangen ist. Anschließend besuchte Ende, um sich auf eine Karriere als Theaterschriftsteller vorzubereiten, die Schauspielschule Otto Falkenburg in München, und zwar bis 1950. Trotzdem wollte er eigentlich nicht Schauspieler werden, arbeitete aber als solcher bis 1953 an den verschiedenen Regionaltheatern, wie sogar dem Landestheater in Schleswig-Holstein. Er schrieb Texte für verschiedene politische Kabaretts, und von 1954 bis 1962 war er Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk, was erstmals ein festes Einkommen und geregeltes natürlich bedeutete. Seine eigenen Theaterstücke waren erfolglos. Dazu gehört übrigens später auch die Tragikomödie, die inszeniert wurde, Die Spielverderber von 1967. Ende der 50er Jahre verfasste Ende sein Manuskript Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Hierzu sagt der Autor selbst: Ich setzte mich also an meine Schreibmaschine und schrieb, das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, war nur sehr klein. Das war der erste Satz und ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wie der zweite heißen würde. Ich hatte keinerlei Plan zu einer Geschichte und keine Idee. Ich ließ mich einfach ganz absichtslos von einem Satz zum anderen, von einem Einfall zum nächsten führen. So entdeckte ich das Schreiben als ein Abenteuer. Die Geschichte wuchs und wuchs, immer mehr Gestalten stellten sich ein, Handlungsfäden begannen zu meinem eigenen Erstaunen sich durcheinander zu weben. Diese recht ungewöhnliche Arbeitsweise verglich Ende gerne mit der eines Malers, der eine leere Staffelei vor sich hat, beziehungsweise Leinwand, und diese dann einfach nach Intuition bemalt. Nach 10 Monaten Arbeit war Jim Knopf fertig. Das Manuskript wurde zunächst über 1,5 Jahre von insgesamt 12 Verlagen abgelehnt, mit der Begründung, es sei zu lang für ein Kinderbuch. Erst 1960 wurde das Werk in einem kleinen Verlag, nämlich dem Thienemann Verlag, in Stuttgart dem Ende bis zum Schluss treu blieb, veröffentlicht. Für Jim Knopf gewann Ende übrigens den Deutschen Jugendliteraturpreis und das Buch ist seitdem ein weiterhin großer Erfolg. Wie gesagt, er blieb diesem Verlag, diesem Thienemann Verlag, jahrzehntelang treu. Der Erfolg von Jim Knopf machte Ende erstmals finanziell unabhängig. Er heiratete 1964 die Schauspielerin Ingeborg Hoffmann. Zwischen den Jahren 65 und 71 lebte Ende mit seiner Familie im Alten Schloss bei München. Verschiedene Kritiker in Deutschland machten Ende gerade seines Jim Knopf wegen Eskapismus zum Vorwurf und warfen ihm vor, mit seinem positiven Märchen die Kinder nicht auf das richtige Leben vorzubereiten. Das Ehepaar Ende zog aus diesem und ein paar anderen Gründen in den 70er Jahren einfach nach Italien. Dort, sagte Ende, ist im Gegensatz zu Deutschland keine strenge Unterscheidung zwischen realistischer und fantastischer Literatur und man beurteile Texte nicht nach dem Genre, sondern nach der Qualität. Zu dem deutschen Literaturbegriff sagte Ende, man darf von jeder Tür aus in den literarischen Salon treten, aus der Gefängnistür, aus der Irrenhaustür, aus der Bordelltür. Nur aus einer Tür darf man in Deutschland nicht kommen, und zwar aus der Kinderzimmertür. Er vergab einem speziellen Kritiker überhaupt nicht und machte ihn auch in einem Kinderbuch zu einem nörgelnden Figürchen, das in diesem Kinderbuch dann auch einen Kritiker darstellt. In Italien entstand 1973 sein märchenhafter Roman Momo, der mit bis heute über 7 Millionen verkauften Exemplaren eines seiner weltweit erfolgreichsten Werke ist. Verfilmt wurde es 1985 vom Regisseur Johannes Scharf. Ende war auch einer der Autoren des Drehbuchs und bekam einen kleinen Gastauftritt als Zugpassagier. In den 70er Jahren hatte Ende in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten Mark Lothar bereits das Libretto zur Oper Momo und die Zeitdiebe geschrieben. Die Uraufführung fand übrigens 1978 am Landestheater Coburg statt. Ab 1978 arbeitete Ende regelmäßig mit dem Komponisten Wilfried Hiller zusammen an zahlreichen Musiktheaterstücken, wie 1985 der Gogolori und das Hörspiel Norbert Nackendick oder das nackte Nashorn. Anfang der 1980er Jahre veröffentlichte er mit dem Politiker Erhard Eppler und der Schauspielerin Hanne Techel den Gesprächsband Fantasie, Kultur, Politik, der sich gegen das technokratische Denken in Politik und Wirtschaft aussprach. Im Jahr 1979 schrieb Ende an seinem fantastischen Roman Die unendliche Geschichte. Das Buch verkaufte sich weltweit über 10 Millionen Mal und wurde in den 40 Sprachen übersetzt. In den 80er Jahren erreichte Endes Popularität einen Höhepunkt und er dominierte mit mehreren Titeln die Bestsellerlisten in Deutschland. Die groß angelegte Verfilmung 1984 durch den Produzenten Bernd Eichinger fand Ende im Anfang sehr gut, war aber entsetzt über das, was er einen gigantischen Apparat aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik nannte. Er versuchte sich mit allen Mitteln davon zu distanzieren, ließ sich aus den Liner, aus den Notes, also aus den Credits am Ende des Films streichen und prozessierte leider dagegen, dass man oder umsonst dagegen, dass dieses Buch nicht den gleichen Titel wie der Film hatte, beziehungsweise der Film umbenannt würde. Das hat nicht funktioniert. Also es gibt ihm noch den Film Die unendliche Geschichte, sogar in zwei Teilen, wenn Sie ihn kennen. Dann wurde er eben großartig in die Welt geschickt. 1983 erschien Endes Der Spiegel im Spiegel. Eine surrealistische Geschichtensammlung, die sich vorwiegend an erwachsene Leser richtet. Mit seinen Werken versuchte Ende sich nun auch als ernsthafter Autor für Erwachsene zu profilieren. Aber die deutsche Literaturkritik, weniger die ausländische, blieb Ende gegenüber weitgehend abweisend. So verewigte Ende, wie gesagt, einen der besonderen Kritiker in einem seiner Bücher. Nach diesem Buch, das auch wieder einen großen Literaturpreis erhielt. Und ich werde mich jetzt bemühen, ihn auszusprechen. Es ist nämlich der Titel Der Satanarchal eher lügenalkoholische Wunschpunsch. Sie werden mir verzeihen. Mit dem Ende erneut einen Erfolg brachte, ist nämlich ein sehr, sehr langer Titel. Und da geht es um einen Raben und eine Katze, die das Jahresende und die Zeit auch wieder verschieben wollen und damit Unheil abwenden wollen. Und ich habe ihn, den Roman, gelesen. Er ist wunderbar für Erwachsene und Kinder. Und es wurde ihm, wie gesagt, der Literaturpreis Lavache Kelly verliehen. Und damit hatte er wieder einen großen Erfolg. Nach weiteren Kinderbüchern Anfang der 1990er Jahre erschien 1994 das Werk Zettelkasten, in dem Ende Skizzen und Notizen aus seinem Archiven veröffentlichte und auch erstmals direkt über sein eigenes Leben schrieb. Nachdem seine erste Frau leider 1985 unerwartet starb, kehrte Ende von Italien nach München zurück und heiratete 1989 die japanische Übersetzerin Mariko Sato, die einige seiner Werke ins Japanische übersetzte. Zu Japan und seiner Kultur besaß Ende eine starke Zuneigung und besuchte dieses Land mehrmals. 1995 starb Ende nach kurzer schwerer Krankheit, wie gesagt recht jung mit 65. Und sein Grab ist ebenfalls besuchenswert. Es besteht nämlich aus Hockern und einem Bronzebuch, aus dem Märchenfiguren seiner Werke reliefartig hervortreten. Das kann ich also noch nicht gesehen haben, aber vielleicht finden Sie dorthin. Endes Werk wird oftmals mit Rudolf Steiner und den Vorstellungen der Anthroposophie bestimmt. Er versuchte den Vorstellungen und Gedanken an die Bedeutungslosigkeit der Welt, der unter anderem als das alles zerstörende Nichts in der Unendlichkeit Geschichte Eingang in sein Werk fand, entgegenzuwirken. Ende sah es als Aufgabe von Kunst und Literatur, einen Sinn für das Leben der Menschen zu stiften. Ich bin überzeugt, dass es außerhalb der mit unseren Sinnen wahrnehmbaren Welt noch eine andere reale Welt gibt und dass der Mensch von dort herkommt und dort wieder hingeht. Für mich ist die Natur nicht bloß die Summe aus Chemie und Physik. Für mich schaut die Welt so aus, dass der gesamte Kosmos wie ein riesiges Amphitheater von Göttern und Dämonen erfüllt ist, die mit atemloser Spannung zuschauen, was wir hier machen. Ich halte uns für den Mittelpunkt des Universums. Wenn ich das nicht mehr glauben könnte, wüsste ich nicht, warum ich überhaupt leben sollte. Diese romantische Vorstellung des Universums aller Ende wünsche ich Ihnen, und vielleicht lesen Sie noch ein wenig mehr zu der fantastischen Welt von Michael Ende und vor allem seine vielen, vielen Werke, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Ich selber kenne den Spiegel im Spiegel als Theaterstück, wo es um Umweltmüll geht. Das war ein Thema, das weit später eigentlich von der Gesamtheit entdeckt wurde, aber Michael Ende hat sich immer eingesetzt für Kinder aller Art und vor allem für Marginalisierte in der Gesellschaft, und dadurch hat er auch vielen, vielen sehr geholfen, denke ich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wie gesagt, zu Michael Ende finden und dass Sie jemand vielleicht durch die Blutenburg führt in München, wo das Ende-Museum ist. Es gibt noch einige andere, diese Nachlässe an anderen Orten, und die können Sie in Japan finden, aber auch an anderen Orten in Deutschland. Ihre Susanne Nielsen. Ich darf nochmal ganz herzliches Dankeschön sagen an Frau Jutta Reusch und auch einige andere Damen, die diese Bibliothek betreuen, diese Jugendbuchbibliothek, und nicht nur betreuen, sondern auch sich für die einzelnen Programme einsetzen, die diese schöne Stätte auch bietet. Und da gehört ein Programm für internationale Autoren dazu, da gehören Tage dazu, wo Sie sie auch hören können, und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Nachlässen und auch Vornachlässen. Das heißt, die Autorin in diesem Falle bzw. Illustratorin lebt noch, aber hat bereits schon ihren Nachlass dieser Museums